Kick mal einer an, es wird schon hell. Aha. Das liegt an der Uhrzeit. Was? Stimmt doch ja nicht. Wieso? Na, umgekehrt, die Uhrzeit liegt an der Helligkeit. Ach so, hast recht, stimmt. So. Dass es jetzt schon hell wird, liegt nicht mal an der Jahreszeit. Stimmt, an der Jahreszeit liegt nämlich, dass es jetzt erst so hell wird. So sieht's aus, dass es jetzt schon hell wird, liegt an unserem subjektiven Zeitempfinden. Oh, ich hab mich ja schon immer gefragt, ob der Begriff sich eigentlich mit so einem physikalischen Verständnis von Zeit in Einklang bringen lässt. Na, aber. Ehrlich? Ja, logisch. Ja, aber wie denn konkret? Ja, erklär mal. Das Phänomen des Zeitbewusstseins hängt eng mit der Dynamik vom Bewusstseinszustände des Gehirns zusammen. Bewusstseinszustände? Also, das verstehe ich überhaupt ja nicht. Also nach dieser Theorie von komplexen Systemen wird ja Bewusstsein als globaler makroskopischer Ordnungszustand von neuronalen Verschaltungsmustern verstanden. Ja, bekanntlich durch lokale mikroskopische Wechselwirkungen in diesen komplexen Neuronennetzen des Gehirns entstehen, stimmt's? So sieht's aus. Das Zeitbewusstsein steht also nicht im Gegensatz zur Physik, sondern wird als Ergebnis eines komplexen neuronalen Wechselwirkungsprozesses erklärbar. Was ja eine schöne Sache ist. Genau, damit werden nämlich auch falsche Konfrontationen überflüssig, wie sie wissenschaftshistorisch zum Beispiel zwischen Bergson und Einstein bestanden haben. Wobei ja Zeit eine ganz elementare Erfahrung für jeden Menschen ist. Ja. Wollte ich sagen, neben den unwiderruflichen, also irreversiblen Entwicklungen von der Geburt bis zum Tod gehören, die sich wiederholenden, also reversiblen Zyklen wie Tag und Nacht, die Jahreszeiten und ähnliches ja zu den frühesten Erfahrungen. Wieder, zurückkommen, Fischbrenner! Aber nicht unsere die Rechnung! Scheiße, jetzt aber die Beine in der Hand. Wir können doch nicht einfach... Da vorne um die Ecke! Wo denn? Wo wir denn? Machen uns doch strafbar! Scheiße, ja, ey! Seiltänzer, da vorne in den Hauseingang! Ja. Das war knapp. Psst. Was ist? Überhaupt nicht knapp. Was machen wir denn jetzt? Wir warten, bis die Luft rein ist draußen. Hast du gesehen, wo Jürgen hingerannt ist? Die Seitenstraße da. Warum muss der eigentlich immer aus der Reihe tanzen?